SWR 2 Feature. Eigentlich wollte Präsident Barack Obama in diesem Jahr das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba schließen. Dann kam der vereitelte Anschlag auf ein Flugzeug im Dezember und die Gefangenen müssen weiter auf faire Verfahren oder ihre Freilassung warten. 198 Gefangene sitzen noch ein. 100 von ihnen könnten nach offiziellen US-Angaben freigelassen werden. Aber in welche Freiheit, in welches Land? Während sich die großen europäischen Länder sperren, hat Albanien bereits vor einiger Zeit ehemalige Guantanamo-Häftlinge aufgenommen. Unser Autor hat sie dort besucht. Wir waren vor 2 Jahren schon einmal hier an diesem Strand. Es war im August 2007. Wir haben gehört, dass US-Präsident George Bush Albanien besuchen will und dass er an einem Samstag nach Tirana kommen wird. Wir entschieden uns, auch raus auf die Straße zu gehen, ihn zu begrüßen und zuzusehen, wie die albanische Bevölkerung ihn empfängt. Doch die Albaner wollten offenbar verhindern, dass wir mit Bush zur selben Zeit am selben Ort sind. So standen am Tag vor dem Staatsbesuch unerwartet Vertreter von der albanischen Behörde vor unserer Tür. Sie haben zu uns gesagt, wir werden mit euch eine kleine Reise machen. Am Samstag sind wir mit dem Auto los. Unterwegs hat plötzlich der Direktor der Behörde eine Allergie gegen Olivenbäume bekommen und wir mussten mit ihm in ein Krankenhaus. Daher sind wir zu spät am Meer eingetroffen und mussten in einem Hotel übernachten. Nachdem wir zurück in die Stadt gefahren waren, war Präsident Bush schon längst wieder abgereist. Verkauft. Wie Ayub, Akta, Ahmed und Abu Bakr im Gefangenenlager Guantanamo Bay landeten. Ich sehe die Rolle von Bush differenzierter. Er hat mit dem Gefangenenlager in Guantanamo Bay einen großen Fehler gemacht, das stimmt. Aber er hat sich auch für den Kampf der Uiguren und für die Freiheit von uns Vieren eingesetzt. Er hat uns hierher nach Albanien gebracht und nicht nach China zurückgeschickt. Das war eine große Hilfe. Deswegen stehen wir ihm nicht feindlich gegenüber oder würden ihm gar einen Schuh nachwerfen, so wie der Iraki in Bagdad. Feature von Christian Lerch. Zurzeit fallen uns Gespräche mit Journalisten leichter. Am Anfang gab es eine Reihe von Anfragen. Man wollte Details über Guantanamo Bay und über das Gefängnis in Kandahar. Aber die Erinnerung daran kostet viel Kraft. Wir mussten jedes Mal in unseren Erzählungen an jene Orte zurückkehren, die wir am liebsten vergessen wollten. Ihre Geschichte ist alles, was Abu Bakr, Ayub, Akta und Ahmed nach Albanien mitnehmen. Jeder von ihnen kennt die Erzählung des anderen. Jedes Ereignis, jedes noch so unwichtige kleine Detail aus 8 gemeinsamen Jahren. Deshalb hören sie weg oder starren leer in die Luft, wenn abermals einer von ihrer gemeinsamen Odyssee berichtet, die in einer Mainacht des Jahres 2006 am Flughafen Rinas nahe Tirana ein vorläufiges Ende findet. Tirana. Über 600.000 Einwohner, Hauptstadt Albaniens, das ärmste Land Europas. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beträgt knapp 6.000 Dollar. Die Arbeitslosenrate des Landes liegt über 13%. Zentrales Transitland für Menschen- und Drogenschmuggel im Südosten Europas. Wir wurden mit einer Militärmaschine hierher gebracht. Über das Ziel des Fluges wurden wir nicht informiert. Wir hatten furchtbare Angst davor, nach China ausgeliefert zu werden. Als wir landeten, war es Nacht. Drei Autos holten uns ab. Die Männer, die ausstiegen, waren keine Chinesen. Erst in dem Moment waren wir beruhigt. Abu Bakrs Wohnung im Erdgeschoss eines kleinen Hauses ist sauber und freundlich. Hier treffen sich die vier Uiguren wöchentlich. Auf dem Holztisch eine Wassermelone und eine ebenso große Plastikwasserflasche. Abu Bakr ist ein stämmiger Mann mit offenen, wachen Augen, die hinter dicken Brillengläsern versteckt sind. Er weiß nur allzu gut, dass die Fragen, die ihm, Ahmed, Ayub und Akta von Soldaten, Geheimdiensten und seit nunmehr 3 Jahren von einer Vielzahl internationaler Journalisten gestellt werden, immer dasselbe zum Ziel haben. Herauszufinden, wie gefährlich er und die 3 anderen Uiguren sind. Häftlingsnummer 279. Ayub Hajj ist 26 Jahre alt und studiert Computertechnik. Ja, diese Fragen haben wir doch schon 1000 Mal beantwortet. Müssen wir das wirklich wieder machen? Ayub möchte seine Vergangenheit am liebsten vergessen. Sie hat ihn nach Albanien, in dieses verarmte Land am Rande Europas gebracht, ohne Perspektive auf eine Zukunft, dafür ausgestattet mit dem Label Guantanamo Bay. Seine Geschichte dauert ganze 31 Sekunden. Mein Name ist Ayub, ich bin aus Kashgar und ich habe China verlassen, um in den USA zu studieren. In Pakistan geriet ich in Schwierigkeiten, kam nach Guantanamo Bay und dann hierher. Gestern habe ich die letzte Prüfung meines Englischkurses gehabt. Ayub spricht lieber über seinen Studenten und sein Single-Leben in Tirana. 3 Jahre ist er schon hier und immer noch nicht verheiratet. Er fühlt sich oft einsam, sagt er. Häftlingsnummer 267. Akta Bashit ist 35 Jahre alt und Pizzabäcker. Nachdem ich in Guantanamo Bay gelandet bin, haben sie mich in das Gefängnis geführt. Die Zellen sehen aus wie große LKW-Container, wobei anstelle der Wände Gitterstäbe sind. Links und rechts ist in den Zellen Platz für 24 Häftlinge und dazwischen laufen die Soldaten durch. Die Soldaten haben mich in eine Zelle an einem Ende des Lagers gebracht. Ich konnte von dort das Meer sehen. Als sie mich da reingesteckt haben, habe ich gedacht, das ist das Ende. Hier komme ich nie mehr lebend raus. Sitzt man Akta gegenüber, wird man das Gefühl nicht los, mit einem alten Mann zu sprechen. Der 35-Jährige ist lebensalt. Er sitzt aufrecht, aber müde da und seine kleinen Augen blicken oft ins Leere. Seine langen, schmalen Finger sind ständig aktiv, reiben sich aneinander heiß. Letzte Nacht hat Akta wieder nicht geschlafen. Ich habe Familie dort. Akta liegt nachts wach und sehnt sich nach seiner Tochter. Ja, sie ist ein schönes Mädchen und bestimmt eine gute Tochter. Als ich von meiner Heimat wegging, war sie 4 Monate alt. Eigentlich möchte ich nicht über sie sprechen. Akta wird nicht sagen, wie seine Frau und die gemeinsame Tochter auf den Fotos heißen, denn er fürchtet Repressionen für seine Familie in der Heimat, der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang. Hier ist sie 6 Monate alt. Und auf dem Bild ist sie 5 Jahre alt. Das ist das jüngste Foto von ihr, da ist sie 9. Ich glaube, das ist in einem Fotostudio aufgenommen worden. Und sie trägt ein uigurisches Kleid. Häftlingsnummer 260. Ahmed Adil, 36 Jahre alt, ist auch Pizzabäcker. Sprich doch lieber mit Abu Bakr, der ist älter und weiser als ich. Ahmed möchte vor dem Mikrofon kein Schauspieler sein, wie er gleich zu Beginn klarstellt. Er will sich nicht an die Vergangenheit erinnern müssen. Auf manche Fragen wird er erst gar nicht antworten. In Albanien kann ihn niemand mehr dazu zwingen, über sich Auskunft zu geben. Auch er wird die Namen seiner im Jahr 2001 zurückgelassenen Familie nicht nennen. Meine Ehefrau habe ich aufgegeben, da ich sie nicht hierher bringen konnte. Und ich wollte sie nicht ewig warten lassen. Meine neue Frau stammt auch aus Ostturkistan, aber sie lebte schon im Ausland. Ich will über sie aber nicht reden. Für Ahmed beginnt im Alter von 36 Jahren ein neues Leben in einem unbekannten Land. Seine Augen fordern eine Zukunft ein. Er sitzt aufrecht und frisch rasiert beim Gespräch in dem von der Hitze abgeschirmten Zimmer. Ich habe hier keine Möglichkeit, mit Kleidern zu handeln, denn ich habe weder Geld noch Papiere. Und so habe ich begonnen, in einer Pizzeria zu arbeiten. Ich belege dort den Teig. Bei uns zu Hause gibt es auch Gerichte aus Fleisch und Teig, aber wir verstecken das Fleisch im Teig. Hier kommt es oben auf die Pizza drauf. Häftlingsnummer 283. Abubakar Kasim ist 40 Jahre alt und arbeitet als Pizzabäcker. Freitags arbeite ich immer nur 2 Stunden. Der älteste der 4 Uiguren arbeitet in einer Halal-Pizzeria im Zentrum von Tirana. Noch bringt es Abubakar nicht übers Herz, sich wie sein Freund Ahmed von seiner Ehefrau und den Zwillingen in Xinjiang zu trennen. Er glaubt fest an ein Wiedersehen. Flucht auf den Berg. Autorisationserlass des US-Kongresses vom 18. September 2001. Folgende Autorisation erlaubt es Präsident George W. Bush, mit aller notwendigen und angemessenen Gewalt gegen Nationen, Organisationen und Personen, die er für die Planung, das Kommando, die Ausführung oder die Unterstützung von Terroranschlägen verantwortlich macht, vorzugehen. 9/11. Selbstmordattentäter töten mit 4 Linienflugzeugen am 11. September 2001 3015 Menschen im Osten der USA. Das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida übernimmt die Verantwortung dafür. Die USA und alliierte Kräfte reagieren mit dem sogenannten Krieg gegen den Terrorismus auf die Anschläge. Erstes Ziel des Krieges ist Afghanistan, wo die Anführer von Al-Qaida vermutet werden. Notstandserlass vom 13. November 2001. In Anbetracht des vollständigen Ausmaßes, was ein potenzieller Terrorakt gegen die USA an Todesopfern, Verletzten und Zerstörung von Eigentum bedeuten könnte, und in Anbetracht der Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Terrorakt geschehen wird, habe ich beschlossen, dass wir es mit einem außerordentlichen Notfall für unsere nationale Verteidigung und Sicherheit zu tun haben. Gezeichnet George W. Bush. Es ist ein fiktiver Krieg, der da im Oktober 2001 beginnt. Ein Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, ohne Staatsgebiet, ohne Fahne, Armee und Uniform. Dem Bedürfnis nach Sicherheit vor Terroranschlägen werden freimütig Menschen- und Bürgerrechte geopfert. Die 4 uigurischen Männer wissen nichts vom Anschlag auf das World Trade Center in New York. Zu diesem Zeitpunkt haben sie China schon längst verlassen und sind ins angrenzende Ausland geflüchtet. Nach Kirgisien, Afghanistan und Pakistan. Ayub, damals gerade 17 Jahre alt, wartet an diesem Tag in Karachi, Pakistan, verzweifelt auf sein Studentenvisum für die USA. Präsidialer Befehl für die Gefangennahme und Behandlung von Personen im Krieg gegen den Terrorismus. Subjekt dieses Erlasses sind alle Individuen, die keine US-Bürger sind und die ich als diese Subjekte bezeichne. Erstens, wenn ein Grund vorliegt, zu glauben, dass das Individuum zu einem relevanten Zeitpunkt Mitglied von Al-Qaida war oder ist. Oder zweitens, wenn es im Interesse der Vereinigten Staaten ist, dass das Individuum unter diesen Erlass fällt. Gezeichnet George W. Bush. Ahmed, Akhtar und Abubakar treffen in Afghanistan aufeinander. Alle drei hat es im September 2001 dorthin verschlagen, nachdem ihre Aufenthaltspapiere für Pakistan und Kirgisien abgelaufen waren. Die regierenden Taliban verlangen von den Uiguren kein Visum, keine Aufenthaltsgenehmigung und sie können sicher sein, nicht nach China abgeschoben zu werden. Flüchtlinge, die zurück müssen, sind in Xinjiang mit Folter und langen Haftstrafen bedroht. Xinjiang, Ostturkistan. Eine von 6 chinesischen Autonomieregionen. Seit 1949 gehört das rohstoffreiche Gebiet zur Volksrepublik China. Circa 9 Millionen Uiguren, ein muslimisches Turkvolk, leben in Xinjiang. Durch die Umsiedlung von Han-Chinesen in die Region und durch ethnische Diskriminierung versucht die Volksrepublik China, Separationsbestrebungen zu stoppen. Uiguren werden gegenüber den Han-Chinesen im Beruf, bei der Bildung und Religionsausübung systematisch benachteiligt. Es gab alle möglichen Formen der Unterdrückung durch die Chinesen. Ich habe sie persönlich in meinem Beruf als Obst- und Gemüsehändler miterlebt. In Gulja gibt es große Markthallen, die Basare. Sie werden von Han-Chinesen dominiert. Immer wenn ich dort verkauft habe, gab es Schwierigkeiten. Hatte ein Kunde an meiner Ware etwas auszusetzen, kam es in der Folge zu einem Streit und ich wurde dafür verantwortlich gemacht und bestraft. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie ein Händler deshalb von Sicherheitskräften festgenommen und später im Gefängnis an der Hand aufgehängt wurde. Solche Sachen habe ich dort erlebt. Aktas Flucht aus China endet vorläufig in den Bergen im östlichen Afghanistan. Er trifft Ahmed, Abu Bakr und andere Uiguren mit ähnlichem Schicksal. Über 2 Dutzend Händler und Handwerker, die China verlassen haben, befinden sich an dem Ort. Sie alle hofften, im Ausland eine Existenz aufbauen zu können, doch ohne Erfolg. Einstweilen warten sie in dem Bergdorf. Sie verbringen ihre Tage mit der Instandhaltung der notdürftigen Behausungen und dem gemeinsamen Hass auf das chinesische Regime. In dem Dorf waren nur Uiguren. Die Männer schmieden Pläne. Ahmed will versuchen, über den Iran in den Westen zu kommen. Akhtar will zurück nach China, zu seiner Familie. Abu Bakr wartet auf Visumpapiere, die ihm eine Weiterreise in die Türkei ermöglichen sollen, um dort ein Ledergeschäft zu eröffnen. Viele der Männer wissen nicht, auf was sie warten sollen. Einige trainieren in dem Dorf, so heißt es später. Sie schießen mit alten AK-47 Maschinengewehren. Einer Hinterlassenschaft der Sowjetbesatzung. Sollten sie nach China abgeschoben werden, dann wollen sie zumindest kampfbereit sein. Wenn ich behaupte, dass ich in dem Bergdorf keine Waffen gesehen habe, dann kannst du behaupten, dass ich blind bin. Jedes Kind hat in Afghanistan eine Waffe. Und auch in dem Dorf hat der eine oder andere ein Gewehr bei sich gehabt. Ayub kommt erst im Oktober in das Bergdorf. Ich war gerade mal 5 Tage dort, als die ersten Bomben fielen. Ich habe im Nachhinein von meinen Kollegen erfahren, dass sie in dem Dorf sehr viel Zeit hatten, den Koran studierten und Hütten bauten. Ich wusste damals noch nicht, was die Tora Bora Berge bedeuteten. Das namenlose Dorf ist bis Oktober 2001 Sammel- und Fluchtpunkt für Exil-Uiguren in den Tora Bora Bergen im Osten Afghanistans. Die CIA und der pakistanische Nachrichtendienst vermuten, dass Mitglieder der uigurischen Separatistenorganisation E-Team, des East Turkestan Islamic Movement, zeitweilig in dem Dorf leben. Beweise, dass der Ort als Ausbildungslager für islamistische Terrororganisationen dient, gibt es nicht. Dennoch ist das Gebiet eines der ersten Ziele des Krieges in Afghanistan. Die Berge und die Höhlensysteme gelten als idealer Rückzugsort für die fliehenden Taliban. Als der US-Angriff am 7. Oktober 2001 beginnt, flüchten die Uiguren, insgesamt 21 Männer, in die Höhlen und verstecken sich einige Monate, bis die Bomben der alliierten Streitkräfte immer näher einschlagen. Ja, wir waren in Panik. Wohin sollten wir gehen? Wir sind vor den Bomben über die Berge Richtung Grenze geflohen. Nach einiger Zeit erreichten wir endlich ein pakistanisches Dorf. Dort haben sie uns sehr herzlich empfangen. Sie haben sich um uns gekümmert. Sogar ein Schaf haben sie für uns geschlachtet. Der Deal. Das dann hieß es plötzlich, man müsse uns verstecken. Wir müssen euch in Sicherheit bringen, sagten sie. Mit mehreren Autos wurden wir an einen anderen Ort gefahren. Der herzliche Empfang, das Festessen, das geschlachtete Schaf, das alles führte dazu, dass wir ihnen vertrauten. Irgendwann haben die Autos vor einem großen Tor gehalten. Es wurde geöffnet und ich dachte zuerst, das wird wohl der sichere Ort sein, von dem die Dorfbewohner gesprochen haben. Als wir drinnen waren, haben wir bemerkt, dass es ein Lager der pakistanischen Armee war. Die Dorfleute haben uns an die pakistanische Armee verkauft. Flugblatt der US-Streitkräfte, pakistanisch-afghanisches Grenzland, Februar 2002. Auch sie können Wohlstand erreichen, von dem sie bisher nur träumen konnten. Sie können Millionen Dollar verdienen, wenn sie den Anti-Taliban-Streitkräften helfen, Al-Qaida und die mörderischen Taliban festzunehmen. Das Kopfgeld wird ausreichen, damit sie und ihre Familie, ihr Dorf oder ihr Stamm für den Rest ihres Lebens ausgesorgt haben. Sie werden ausreichend Saatgut kaufen können, Ärzte für die Alten und Schulbücher für die Jungen bezahlen können. Zuerst hat uns die pakistanische Dorfgemeinschaft an die pakistanische Armee verraten und diese hat uns den Amerikanern übergeben. Damals haben wir noch nicht gewusst, dass Geld im Spiel war, dass die Dorfleute Geld für uns bekommen haben. Erst später erzählte man uns, dass für gefährliche Personen bis zu 500.000 Dollar bezahlt wurden. Je gefährlicher, desto mehr. Definition eines unlawful enemy combatants, eines illegalen feindlichen Kämpfers. Ein illegaler feindlicher Kämpfer ist eine Person, die an Kampfhandlungen teilnahm oder absichtliche und folgenreiche Kampfhandlungen gegen die USA und ihre Alliierten unterstützt hat. Oder eine Person, die kein legaler feindlicher Kämpfer, ein Mitglied der Taliban oder der Al-Qaida ist. Vielleicht haben die Pakistani deswegen bloß 5.000 Dollar pro Person für uns bekommen, weil wir gar nicht gefährlich waren. Der Wert unserer Gefährlichkeit war also sehr niedrig. Die amerikanische Rechtfertigung war, das ist ein Krieg, den Al-Qaida begonnen hat. Und deswegen haben sie ja auch dann für den Krieg in Afghanistan Artikel 51 der UNO-Satzung herangezogen. Der Völkerrechtsprofessor Manfred Nowak kämpft seit 2004 als Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen gegen die Folgen des sogenannten Krieges gegen den Terrorismus. Auf dieser Basis hat dann Präsident Bush eben die Doktrin entwickelt, das ist ein Krieg, den wir mit diesem globalen Terrornetzwerk führen müssen. Und in diesem Krieg würden eben nicht Menschenrechte gelten, sondern dort würde, wenn überhaupt, humanitäres Völkerrecht gelten, nachdem das alles sogenannte Illegal Enemy Combatants wären, die also eben keine Uniform tragen und so weiter, auch nicht erkennbar sind, so ein bisschen vergleichbar also mit Rebellen, würden also aufgrund der Genfer Konventionen niedrigere Standards gelten. Manfred Nowak kritisiert das internationale System Guantanamo seit Jahren in der Weltöffentlichkeit. Über 2/3 der Männer waren und sind zum Teil noch heute ohne Beweise für ihre Schuld gefangen. Schon bei den Festnahmen der sogenannten illegalen feindlichen Kämpfer wurden Fehler gemacht und diese aufgrund von vorschnellen, manchmal falschen Verdächtigungen durchgeführt. Bei der Festnahme der Uiguren werden von den US-Streitkräften später widersprüchliche Erklärungen protokolliert. Der Verdacht. Protokoll der Überprüfungskommission, US-Verteidigungsministerium, 2004. Pakistanische Soldaten haben den inhaftierten Ahmed Adil gemeinsam mit anderen Uiguren und Arabern auf der Flucht nach Pakistan gefangen genommen. Protokoll der Überprüfungskommission. Der inhaftierte Akhtar Bashid wurde mit anderen uigurischen Kämpfern in Pakistan festgenommen. Protokoll der Überprüfungskommission. Ein afghanischer Zivilist hat den inhaftierten Abu Bakr Qasim mit ungefähr 100 anderen Arabern und 20 Uiguren nach Pakistan geschickt, wo sie gefangen genommen wurden. Protokoll der Überprüfungskommission. Der inhaftierte Ayub Haj reiste mit einer Gruppe bewaffneter Araber von Afghanistan nach Pakistan. Diejenigen, die wirklich, so wie Präsident Bush immer gesagt hat, das sind die, die wir am Battlefield festgenommen haben, sind ja nur ein kleiner Prozentsatz jener Personen, die später nach Guantanamo transportiert wurden. Und ein relativ großer Prozentsatz sind Personen, die gegen Kopfgeld an die USA verkauft wurden. Nachdem wir an die Amerikaner verkauft wurden, haben die uns nach Kandahar transportiert und uns dort in ein Lager am Flughafen gebracht. Noch in Pakistan hat man uns gefragt, woher wir kommen, und wir haben gelogen und gesagt, wir seien Usbeken aus Afghanistan. Wir hatten einfach Angst. Wenn die Pakistani wüssten, wer wir wirklich sind, hätten sie uns vermutlich nach China ausgeliefert. Dort wären wir mit Sicherheit hart bestraft und wahrscheinlich misshandelt worden. Als wir dann in die Hände der Amerikaner gelangten, haben wir denen gesagt, dass wir aus China kommen und Uiguren sind und dass wir aus Angst vor der Abschiebung nach China bei den Pakistanis gelogen haben. Wir hatten das Gefühl, den Amerikanern alles sagen zu können. Mit Hubschraubern werden die Uiguren von Pakistan zurück nach Afghanistan gebracht. Ziel ist das Flughafengelände von Kandahar. Kandahar Airport. Auf dem Areal des Flughafens von Kandahar wird im Dezember 2001 von US Marines ein provisorisches Anhaltelager für 300 Häftlinge errichtet. Hier wird überprüft, ob die Gefangengenommenen illegale feindliche Kämpfer sind. Laut Menschenrechtsorganisationen werden bei den Verhören Gewalt und Folter angewandt. Von hier aus werden die Verdächtigen nach Übersee transportiert. Das Lager existiert heute nicht mehr. Die Festgenommenen werden in provisorischen Gefängnisbaracken untergebracht. Was mit den chinesischen Staatsbürgern, den 21 uigurischen Männern, geschehen soll, ist unklar. Eines jedoch ist sicher: Nach China können sie nicht ausgeliefert werden. Gerade dann, wenn es darum geht, um Gruppen, von denen behauptet wird, sie seien Separatisten, wo die chinesische Zentralregierung eben sehr massiv gegen jede Form der politischen Willenskundgebung vorgeht, dann sagen, das sind natürlich Terroristen, und die stehen, gerade wenn es sich um muslimische Gruppen handelt, eben ganz sicherlich mit Al-Qaida in Verbindung. Ahmed trifft im Lager von Kandahar zum ersten Mal US-Amerikaner. Selbstverständlich haben wir uns damals gefreut, weil wir wussten, dass Amerika ein demokratisches Land ist und führende Demokratiebewegungen auf der Welt unterstützt. Die Amerikaner sind doch so etwas wie die Fahnenträger der Demokratie, dachten wir. Wir haben gehofft, dass wir die Amerikaner von unserer Unschuld überzeugen können und dass sie wissen, wie die Uiguren in China unterdrückt werden. Eigentlich haben wir erwartet, dass sie unsere Verfahren schnell erledigen und wir dann bald aus dem Lager entlassen werden. Das Verhör. Ich habe mich so erschreckt, als ich die amerikanischen Soldaten zum ersten Mal gesehen habe. Sie waren 2 Meter groß und wir Häftlinge waren nackt. Viele von uns wurden auf den Boden gestoßen und von den Soldaten geschlagen. Als ich das gesehen habe, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Alles in mir war stumm und ausgeschaltet. Nein, sie haben nicht geglaubt, dass wir Terroristen sind. Das kann man daran erkennen, dass ich beispielsweise in den 6 Monaten Aufenthalt in Kandahar nur ein einziges Mal verhört wurde. Als ich in Kandahar angekommen bin, hat man mir keine Fragen gestellt, sondern gleich begonnen, mich zu misshandeln. Die Soldaten haben so fest zugeschlagen, dass ich seitdem Schmerzen in der Brust habe. 2 Soldaten haben mich festgehalten und ein 3. hat mich getreten. Die Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht an diese Zeit erinnern. Die Zustände in dem Lager waren schrecklich. Es war ja auf einem Flughafengelände und daher sehr laut. Ich konnte kaum schlafen. Außerhalb des Lagers herrschte Krieg. Man hörte Schüsse und das Einschlagen von Bomben. Die Soldaten waren sehr nervös. Wir hatten kaum etwas zu essen und während der gesamten Zeit konnten wir nicht duschen. In den Zellen krabbelten Kakerlaken und anderes Ungeziefer. Wir bekamen nur selten Wasser zu trinken und konnten uns kaum waschen. Ich wurde sehr krank, bekam Malaria und hohes Fieber. Wir alle waren fix und fertig. Die Leute vom Roten Kreuz haben einmal zu uns gesagt, es gibt ein Gefängnis in Guantanamo Bay auf Kuba. Da ist es sehr schön. Die Sonne scheint jeden Tag, es ist ruhig. Ihr könnt schwimmen gehen. Da habt ihr es besser. Hier seid ihr mitten in einem Kriegsgebiet. Laut Manfred Nowak ist es zweifelhaft, ob es sich wirklich um einen Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gehandelt hat oder ob nicht doch ein Verhörspezialist der US-Armee, getarnt als Mitarbeiter der Hilfsorganisation, Abu Bakr den Transport nach Guantanamo Bay empfohlen hat. Das war so eine Maske. Damit konnten sie unsere Augen und Ohren gleichzeitig verbinden. Mir hat die Maske sehr wehgetan. Ich war damals während des Flugs nach Guantanamo nur mit meinen Schmerzen beschäftigt. Ja, ich bin erst dort wieder aufgewacht. Zwei Tage nach meiner Ankunft in Guantanamo Bay wurde ich auf die Krankenstation gebracht. Als die Ärzte mich gesehen haben, konnten sie es kaum fassen. Wie konnte so etwas geschehen, fragten sie mich. Die Soldaten hatten mich während des Flugs unter den Achseln so fest angebunden, dass ich meine Arme nicht mehr bewegen konnte. Und die Wunden eiterten sehr stark und haben sehr wehgetan. 3 Tage bin ich in diesem Krankenhaus geblieben und habe Spritzen und Infusionen gegen die Malaria bekommen. Das war das erste Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der um mich geweint hat. Das waren Ärzte. Wie konnten dich die amerikanischen Soldaten so misshandeln, fragten sie mich. Auf der Insel. Das Lager in Guantanamo Bay liegt direkt am Strand. Wir konnten durch die Gitterstäbe die Soldaten sehen, wenn sie manchmal im Meer schwimmen gingen. Shaving, Stripping, Hooding, Isolation, Rasieren, White Noise, so laut Musik, einen Beutel über den Kopf stülpen, Einzelhaftness, weißes Rauschen oder laute Musik, lange Zeit in Dunkelheit oder künstlichem Licht, kalte Raumtemperaturen, Sleep Deprivation, Facial Hold, Insult Facial Slap, Schlafentzug, Abdominal Slap, Festhalten des Gesichts, Stress Position, Schläge ins Gesicht, Schläge in den Bauch, Stresspositionen. Für mich war es vor allem ein geistiger Schmerz. Von Anfang an hat man uns erklärt, dass wir unschuldig sind. Niemand hat uns einen Grund für unsere Gefangenschaft genannt. Und trotzdem wurden wir 4 Jahre lang in diesem Käfig auf Guantanamo Bay gefangen gehalten. Da sucht man ständig nach einem Schuldigen für seine Lage. Gefängnislager Guantanamo Bay. Am Höhepunkt im Jahr 2002 sind 759 Menschen gleichzeitig in dem Gefangenenlager inhaftiert. Es wurde außerhalb der USA errichtet, um außerhalb der Rechtsordnung Terrorverdächtige ohne Gerichtsbeschluss auf unbestimmte Zeit festhalten zu können. Ab 2004 haben Gefangene erstmals die Möglichkeit, mit Anwälten in Kontakt zu treten und ihren Familien, überwacht von der Zensur, zu schreiben. Nicht alle tragen die orangen Hosenanzüge, die weltweit zum Symbol für die Rechtlosigkeit des Lagers von Guantanamo Bay wurden. Die Häftlinge, die sich benehmen, der Willkür wechselnder Regeln, der Wachmannschaften, Launen des Führungspersonals entsprechen, erhalten weißgraue Anzüge und sogenannte Comfort Items. Akta wird 2002 ein einziges Mal verhört. Den Rest der Gefangenschaft verbringt er in seiner Zelle. Wir konnten uns ja nur innerhalb dieser 2 Meter bewegen. Ich habe den Koran bekommen und ihn gelesen. Zwischen mir und meinem Nachbarn waren Gitterstäbe und ich konnte mich mit ihm unterhalten. Wenn mir ganz langweilig war, bin ich aufgestanden und bin ein wenig gegangen. Du läufst 2 Schritte, bis du am Ende der Zelle bist. Dann gehst du wieder 2 Schritte zurück. Man versucht sich zu bewegen, zu lesen und miteinander zu sprechen. Sonst hat man dort gar nichts zu tun. Die amerikanischen Soldaten haben sich nicht menschlich verhalten. Da war nichts mehr. Sie haben uns Gefangene respektlos behandelt. Joint Task Force der US-Armee, Guantanamo Bay, 30. Oktober 2004. Das Gefangenenregister von Ayub Hatch, 20 Jahre alt, zeigt, dass er am 27. Mai 2003 diszipliniert wurde. Er spuckte und bespritzte das Wachpersonal mit Wasser und Urin. Er wurde am 18. November 2003 diszipliniert, weil er dem Wachpersonal Wasser und Gebetsöl nachwarf. Es ist möglich, dass meine Freunde Privilegien gehabt haben, weil sie Uiguren waren, wie Abu Bakr. Der war an einem besseren Ort in Guantanamo. Ich wurde bis zum letzten Tag als Gefangener, so wie die anderen, behandelt. Am 5. Dezember 2003 wurde Ayub Hatch diszipliniert, weil er einem Soldaten ins Gesicht spuckte. Am 12. Jänner 2004, weil er einem Soldaten Fäkalien ins Gesicht warf. Am 23. August 2004, weil er einen Soldaten bedrohte und wegen Spuckens. Am 27. September 2004, da er einen Seifenblock auf einen Soldaten warf. Am 16. Oktober 2004 wurde er für die Drohung, einen Soldaten töten zu wollen, diszipliniert. Wenn man die Soldaten provoziert, landet man in Isolationshaft. Aus diesem Teil des Delta-Camps kamen einige nur mehr behindert heraus. 8 Monate verbringt Ayub in der Isolationshaft des Delta-Camps. Zuerst wird dir eine Injektion verabreicht, dann verliert man das Bewusstsein. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen Ayub und dem Wachpersonal. Er fühlt sich von den Soldaten provoziert. Diese Konflikte entstanden nicht nur, weil ich jung war. Sie wollten uns provozieren, damit uns keine Zeit blieb. Zeit, darüber nachzudenken, was mit uns passiert ist, wo wir waren und wer schuld daran war, dass wir 4 Jahre in Guantanamo Bay festgehalten wurden. Shaving, Strip, Rasieren, Pudding, Nackt auslaschen, ein Das stimmt, ich habe diese Krankheit im Gefängnis bekommen. Bin abgemagert, habe kaum mehr gegessen. Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf die Gefangenschaft. Die einen nehmen es leichter als andere. Ich kann aber nicht aufhören nachzudenken. Das hat im Gefängnis in Guantanamo Bay angefangen. Mir geht es seitdem nicht gut. Ich habe die Lebenslust verloren und das macht mich sehr betroffen. Der Druck auf die US-Regierung, die Existenz des Lagers zu rechtfertigen, wird bis ins Jahr 2004 stärker. Die internationale Öffentlichkeit, andere Staaten und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch üben Druck aus, damit zumindest Unschuldige wie die 21 Uiguren freigelassen werden. Die Rechtsanwältin Stacey Sullivan betreut die Uiguren für Human Rights Watch in New York. We've not seen any evidence that these men were part of what is now Es gab keinen Beweis dafür, dass die uigurischen Männer Teil einer bekannten terroristischen Vereinigung waren. Die Uiguren sind keine muslimischen Fundamentalisten, wenn überhaupt, dann sind sie Nationalisten oder Separatisten, die für die Loslösung von Ostturkestan kämpfen. Aber die Uiguren unterstützen den islamischen Fundamentalismus von Al-Qaida nicht. Die Chinesen bezeichnen die Uiguren als Terroristen, um ihre Grundrechte einschränken zu können. Im Grunde wollen sie die uigurische Kultur auslöschen. So werden beispielsweise junge uigurische Männer in den Arbeitsdienst in andere Orte umgesiedelt und junge Mütter und ihre Kinder werden gezwungen, in ferne chinesische Provinzen zu ziehen, damit sie dort ihre Sprache und Kultur nicht mehr ausleben können. Die Unterdrückung der Uiguren durch das Regime in Beijing ist schon lange bekannt. Um den internationalen Druck zu entkräften und den Gefangenen ein Mindestmaß an Rechtssicherheit zu gewähren, werden 2004 Militärtribunale eingerichtet. The United States wrongfully arrested these men and detained them for 7 years. Die USA haben diese Männer fälschlicherweise verhaftet und haben ihnen durch jahrelange Isolation psychische Traumata zugefügt. Die USA haben die Verantwortung dafür zu tragen und die Pflicht, diesen Männern ihr Leben zurückzugeben. Im November 2004 müssen Ayub, Akta, Ahmed und Abu Bakr vor das Militärtribunal. Das Tribunal wird entscheiden, ob sie weiterhin als sogenannte illegale feindliche Kämpfer gelten. And all of the detainees at Guantanamo went before this board of 3 military officials who would then alle Gefangenen in Guantanamo Bay mussten vor dieses Tribunal. Eine Mehrheit der Inhaftierten wurde dort als feindliche Kämpfer eingestuft, aber nicht die 21 Uiguren. Es war für niemanden überraschend, dass die Uiguren unschuldig waren. Schließlich musste auch das Militärgericht zugeben, dass die USA einen Fehler begangen haben und die Uiguren keine Terroristen sind. Aber wohin mit ihnen? Nach Meinung von China-Experten, auch vom US-Außenministerium, konnten die unschuldig Inhaftierten nicht nach China ausgeliefert werden, da sie dort Folter und höchstwahrscheinlich die Todesstrafe erwartet hätte. No longer illegal enemy combatant. Präsident Bush hat damals auch schon eingeräumt, dass er bereit ist, das Lager zu schließen, weil er selbst gemerkt hat, es wird zunehmend zum Symbol der Rechtlosigkeit und eigentlich zu mehr einer Belastung. Im Jahr 2006 bietet das US-Außenministerium in Gesprächen mit Manfred Nowak an, die Uiguren freizulassen. Kein Land erklärt sich bereit, die USA und Präsident Bush bei der Schließung des Lagers zu unterstützen. Niemand möchte ehemalige Inhaftierte aufnehmen. Präsident Bush hat daher und ist daher die amerikanische Regierung an verschiedene Staaten, insbesondere die europäischen Verbündeten, herangetreten und hat gesagt, also wenn ihr wollt, dass wir das Lager schließen, dann erwarten wir von euch auch eine Mithilfe, nämlich dass ihr vor allem jene Personen, die sicher nicht angeklagt werden, das machen wir selbst, und jene, die zurückkehren können, das ist auch unsere Verantwortung, aber dann gibt es eine ganze Reihe von Personen, von denen wir wissen, dass wir sie nicht länger anhalten müssen, die wir aber auch nicht in ihre Herkunftsländer zurückschicken können. Und da gab es eine eigene Liste oder mehrere Listen, die da im Umlauf waren, die dann den Regierungen ausgehändigt wurden. Und auf allen diesen Listen waren die Uiguren eigentlich so mehr oder weniger an erster Stelle. Ungeachtet der Entscheidung durch das Militärtribunal in Guantanamo Bay verzögert sich die Freilassung von Ayub, Akta, Ahmed und Abu Bakr. Die USA suchen über 16 Monate lang nach einem Staat, der sie aufnehmen will. In 2006, actually when I was at Guantanamo, I got word in the middle of the night that im Mai 2006 erhielt ich die Nachricht vom Außenministerium, dass einige Uiguren aus Guantanamo Bay nach Albanien ausgeflogen wurden. Wir fragten, warum gerade Albanien? Und sie sagten, weil Albanien Amerika liebt. Präsident Bush war der unpopulärste Mann der Welt, nicht aber in Albanien. Albanien tat den USA den Gefallen. Und China? China reagierte darauf sehr verärgert. Sie verlangten die sofortige Auslieferung der Männer, doch die albanische Regierung weigerte sich. Liu Jianzhao, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, 9. Mai 2006. Die von Albanien akzeptierten Männer sind keinesfalls Flüchtlinge, sondern ostturkestanische Terroristen. Wir haben heftigen Einspruch erhoben bei allen involvierten Parteien und sie aufgefordert, die des Terrors Verdächtigen umgehend nach China abzuschieben. Ostturkestan ist Bestandteil des internationalen Terrorismus und es gibt enge Kontakte mit den Taliban und Al-Qaida. bilaterale Freundschaft alleine genügt nicht, damit Albanien die insgesamt 5 Uiguren aufnimmt. Am 7. Mai 2006, 2 Tage nachdem die Uiguren am Tirana Airport landen, verkündet US-Vizepräsident Dick Cheney, dass die USA nun die Mitgliedschaft Albaniens in die NATO befürworten. 2009 wird Albanien Mitglied des Militärbündnisses. Ein lang ersehntes politisches Ziel des isolierten Landes. Die Uiguren werden in einem Flüchtlingslager untergebracht. Freiheit? Das kann man nicht mit Guantanamo Bay vergleichen. Es gab viel mehr Platz und im Lager lebten nur Asylwerber. Wir haben gemeinsam dort gewohnt und mussten uns jedes Mal an- und abmelden, wenn wir das Lager verlassen wollten. Von den albanischen Behörden bekamen wir kein Geld. Aber wir hatten den Vorteil, dass Journalisten und andere sich um uns kümmerten und wir so pro Monat wenigstens 50 Euro erhielten. Wir lebten 1,5 Jahre in dem Lager. Ayub, Ahmed, Akhtar und Abu Bakr beklagen sich ob ihrer tristen Wohnsituation im Flüchtlingslager bei der US-Botschaft in Tirana. Wenige Wochen später erhält jeder von ihnen eine Wohnung und ein monatliches Einkommen von knapp $300 von der albanischen Regierung. Unterstützung bei der Integration oder gar medizinische und psychologische Betreuung erhalten die 4 Uiguren keine. Vergessen. I had opportunity to get married before 2 years, because that times I didn't have a partner. Ich hätte vor 2 Jahren heiraten können, aber da ich keine Wohnung hatte und im Flüchtlingslager lebte, konnte ich nicht. Die Familie des Mädchens protestierte, drohte mich umzubringen, wenn ich mein Versprechen, ihre Tochter zu heiraten, nicht einhalte. Aber ich hatte doch kein Haus für sie. Und der Imam sagt, dass man erst heiraten soll, wenn der Mann ein eigenes Haus hat. If you agree to get married, I will bring a house. Der mittlerweile 26-jährige Ayub sehnt sich nach einer Ehefrau, nach einem Familienleben, nach Normalität. Er ist der Einzige in der Gruppe, der weder Ehefrau noch Kinder in Ostturkistan zurücklassen musste. Immer wieder lernt der Mann mit dem schwarzen, getrimmten Schnauzbart albanische Frauen kennen. Erzählt er ihnen von den vergangenen 8 Jahren, wollen sie ihn nicht mehr treffen. Ich hatte eine kleine Katze. Wenn es Nacht war oder wenn ich Angst hatte, habe ich mit ihr gesprochen, wie mit einer Frau. Ich mochte die Katze sehr gerne, aber als sie älter wurde, begann ich sie in den Hof mitzunehmen. Ich wollte sie nicht weiterhin eingesperrt lassen. Einer meiner Freunde schlug mir vor, sie doch freizulassen, was ich dann auch tat. Hier von seinem Balkon im 10. Stock des Hochhauses in Tirana sieht Ayub oft den Jugendlichen im Hof beim Spielen zu. I am Muslim. Do you understand? Während der Gefangenschaft hat Ayub begonnen, den Koran zu lesen. Zuvor war er bloß Muslim, sagt er. Seit Guantanamo Bay ist er gläubig, streng gläubig. I'm very happy I was in Muslim. I was in Islam. Ich bin in unserer Gemeinde aktiv. Ich bin Moslem und mit meiner Religion sehr glücklich. Sie hat mir in Guantanamo Bay geholfen. Ungläubige hätten es dort nicht aushalten können. Der Islam hat mich ausdauernd gemacht und ich bin wegen meiner Religion am Leben. Sie hat mich in schweren Zeiten geduldig sein lassen. Epilog. Die Amerikaner haben mir vieles angetan und sie haben sich niemals dafür entschuldigt. Didn't say any sorry. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Guantanamo Bay, die Folgen. Im November 2009 befinden sich noch über 250 Männer im Lager von Guantanamo Bay auf Kuba. US-Präsident Barack Obama verspricht bis Jänner 2010 die Schließung des Lagers. Jene Inhaftierten, gegen die offiziell Anklage erhoben wird, sollen in Hochsicherheitsgefängnisse in die Vereinigten Staaten gebracht werden. Für die anderen Inhaftierten werden weiterhin aufnahmewillige Staaten gesucht. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know what I mean. River running free, you know what I mean. Blossom on the tree. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Es ist wahrscheinlich nicht sehr klug, Menschen, die von der Regierung her immer als die gefährlichsten Terroristen der Welt gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit verkauft wurden, jetzt plötzlich in Amerika freizulassen. Und umgekehrt auch selbst die gutmütigsten Menschen, die gefoltert werden und über 6-7 Jahre willkürlich ihrer Freiheit beraubt werden, werden möglicherweise auch ein gehöriges Potenzial an Aggressionen entwickeln. Das heißt, von beiden Seiten hätte ich es als nicht sehr klug empfunden, zu versuchen, die Ex-Guantanamo-Häftlinge, und zwar generell, in die amerikanische Gesellschaft zu integrieren. In Deutschland und Österreich sieht man die Aufnahme von ehemaligen Guantanamo-Häftlingen als Sicherheitsrisiko an. Der damalige deutsche Innenminister Wolfgang Schäuble sagte dazu vielleicht. Die österreichische Innenministerin Maria Fekter lehnt es kategorisch ab. Auch in der restlichen EU hat die US-Regierung Schwierigkeiten, Plätze für Guantanamo-Häftlinge zu finden. Auch wenn diese, wie die noch in Guantanamo verbliebenen 7 Uiguren, unschuldig sind. Schau, die USA stehen China ökonomisch sehr nahe. Auch Deutschland und Österreich haben Handelsbeziehungen mit China. Die meisten unserer Konsumgüter sind made in China. Niemand will seine wirtschaftlichen Beziehungen für ein paar Uiguren aufs Spiel setzen. Wir alle sind Komplizen. Die Vereinigten Staaten sind dafür verantwortlich, aber die Europäer haben mitgemacht mit ihren Geheimdiensten und den Überflügen nach Guantanamo Bay. Europa war beteiligt, hat sich aber gleichzeitig für die Schließung eingesetzt. Die EU könnte jetzt hilfreich sein und den USA anbieten, Guantanamo-Häftlinge aufzunehmen. Verkauft. Wie Ayub, Akta, Ahmed und Abu Bakr im Gefangenenlager Guantanamo Bay landeten. Feature von Christian Lerch. That's a really nice. That's like you watched the movie, yeah? Mit diesem Aufnahmegerät hört man alles ganz hell und klar. Es ist wie ein Film fürs Ohr. Nimmt es jetzt alles auf, was ich tue? Ja, ich mag das sehr gern. Es ist wie beim Doktor, das Stethoskop. Aber eines mag ich daran nicht. Made in China. Das Aufnahmegerät ist made in China. Stimmen: Emily Cox, Thomas Frenzel, Tobias Graupner, Christiane von Pöllnitz, Alexander Rossi, Barbara Sotelschek, Jörg Stelling und der Autor. Übersetzung: Abdul Hakim Idris. Aufnahme: New York, Thomas Haunschmidt. Technik: Martin Leitner. Redaktion: Eva Reuter. Eine Koproduktion des ORF mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2009. Wie immer finden Sie das Manuskript dieser Sendung im Internet unter www.swr2.de/feature. In der kommenden Woche finden Sie dort ab 13 Uhr auch das erste ARD-Radio-Feature. Die neue Reihe startet mit der SWR 2-Produktion über Kriminalität im Internet.